Ein Sprecher des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz antwortete am 29. Juni auf Fragen eines Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass die südkoreanische Regierung lauthals von der Provokation vom Norden redet und die militärische Konfrontation mit der DFRK schürt. Der Sprecher sagte, jüngst führten die Kriegslustigen der südkoreanischen Armee zusammen mit den US-Truppen in Südkorea und in den USA die provokatorischen Kriegsübungen für den Überfall auf Norden, wie die gemeinsamen Übungen für die Bombardierung der Atomanlage der DFRK und danach zum 25. Juni die Vereinigungsübung 2017 durch. Die hochrangigen Machthaber, einschließlich des Ministerpräsidenten, besuchten die Truppen an der Front und die gemeinsame Südkorea-USA-Division und ließen ohne Scheu die Absurdität fallen, dass sie angesichts der praktischen Drohung von Norden vorgehen würden. Sogar der Kandidat des südkoreanischen Verteidigungsministers sagte wagemutig, dass er im Notfall die Front ins nördliche Gebiet verlegen und kämpfen werde. Insbesondere besichtigte der südkoreanische Machthaber am 23. Juni den Testschuss der ballistischen Rakete und sagte dabei, dass die Provokation vom Norden mittels der Rakete extrem werde und auch für den Dialog die starke Verteidigungskraft vorhanden sein solle. Darüber propagierten die südkoreanische Regierung und die konservativen Medien laut, dass dies eine Warnungsmessage an den Norden sei. Die gegenwärtige südkoreanische Regierung redet zwar vom Dialog, schürt aber die militärische Konfrontation mit der DFRK. Das zeigt, dass sie in der Tat kein Interesse für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen hat und genau wie die bisherigen faschistischen Regimes die Konfrontation mit Dialog verfolgt. Mit provokatorischen, absurden und feindseligen Reden gegenüber dem Gesprächspartner besteht die südkoreanische Regierung wahnwitzig auf die militärische Konfrontation, was eine allseitige Ablehnung des Dialogs und eine unverzeihliche Schelmerei gegen den Drang der gesamten koreanischen Nation nach der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und dem Frieden ist. Wenn die südkoreanische Regierung wirklich den Nord-Süd-Dialog und Frieden wünscht, sollte sie sich nicht mit der leichtsinnigen militärischen Konfrontation beschäftigen, wobei sie bei den USA, den Hauptfeinden der Nation, schmeichelnd den konservativen Kräften gefallen tun und selbst ihr eigenes Grab ausschauchtet und mit dem Geist durch unsere Nation selbst auf den patriotischen Appell der DFRK zur Beseitigung der militärischen Spannung zwischen Norden und Süden positiv reagieren.